Hallo und herzlich willkommen zur 9. Bärtlabortschalle. Mein Name ist Alex und heute geht es um Pakete, Post. Ich habe mich bei der Parkstation angemeldet, weil man ist ja ständig unterwegs und wenn man irgendwas online bestellt, dann wird es geliefert, dann ist man sowieso nicht da und das war immer so eine Geschichte, mal wird es bei Nachbarn abgestellt, mal einfach hinterm Haus irgendwo auf der Terrasse oder sonst wo abgelegt. Und das ist eine relativ unsichere Sache. Das mit den Nachbarn ist ja auch so, dass die dann auch mal nicht zu Hause sind. Dann muss man hinterherlaufen oder das Päckchen wird halt mitgenommen wieder und in der Postfiliale abgelegt. Das war doch nicht ganz zufriedenstellend. Dann wurde ich auf die Packstation aufmerksam gemacht. Einfach, ja, mach doch mal, ist doch eine bequeme Sache. Hab mir das mal angeschaut, klar, und fand das doch sehr gut. Hab mir auch gleich angemeldet, ist schon eine Weile her und ja, es funktioniert einfach wunderbar. Außer in der letzten Zeit ist irgendwie, ja gut, die letzte Zeit ist ja die Weihnachtszeit gewesen, da war die Packstation des Öfteren mal kaputt. Das ist das eine Problem mit der Packstation. Gut, was machen die DHL-Leute oder die Postleute? Bringen das zur nächsten Postfiliale. Super. Wenn man sich bei der Packstation angemeldet hat, dann kriegt man auch immer entweder ein SMS oder eine E-Mail oder beides, je nachdem, was man da angegeben hat. Mit der Bestätigung, dass hier ein Päckchen ist da, hier ist ihre Transaktionsnummer, damit können Sie ja mit der Packstation, nee, mit dieser, wie heißt die, mit der Mitgliedskarte so ein, an der Packstation ein Päckchen abholen, halt in Verbindung mit dieser PIN, mit dieser TAN-PIN, was auch immer, was man dann halt bekommt. Ja, oder wenn die Packstation kaputt ist, was machen die dann? Die bringen das auch zur nächsten Postfiliale und man kriegt eine E-Mail mit der ja, von wegen Päckchen liegt Adresse so und so, Filiale so und so. Ist ja eigentlich alles schön und gut. Jedoch kann es etwas problematisch werden, wenn man, sagen wir mal, 5 Bestellungen gemacht hat bei unterschiedlichen Versandhäusern. Die alle sollten dann an die Packstation geliefert werden. Dann bekommt man irgendwie 3 Mails. Dass man die Pakete abholen soll bei der Adresse so und so, also in der Postfiliale halt. Gut, 5 Pakete, 3 Mails, das stimmt schon mal was nicht. Ja gut, in einer Mail waren halt 2 Sendungen irgendwie verzeichnet. Ja, gut, ich konnte die abholen. Jedoch habe ich nur 4 abholen können. 5. war nicht da. Dann irgendwann eine Woche später habe ich noch eine Mail bekommen mit der Aufforderung, bitte die Ware irgendwie einzupacken und zurückzusenden, weil irgendwie eine Retouranfrage gekommen ist. Das ist ja super, dass man die Ware zurückschicken soll, die man noch gar nicht bekommen hat. Die Geschichte war nämlich die, bei dem Versandhaus oder dieser Versandhaus hat das Päckchen mit UPS verschickt und UPS, die fahren halt keine Packstationen an. Da frage ich mich auch, was soll der Scheiß? Wenn ich schon bei der Bestellung eine Versandadresse angebe, also eine Packstation als Versandadresse angebe, wird das gar nicht geprüft? Wieso verschicken die das mit UPS, wenn die wissen, dass es an die Packstation gehen soll und dass, wenn die wissen, oder das wissen eigentlich alle, dass UPS die Packstation nicht anfährt. Warum versenden die das mit der UPS? Gut, die UPS hat dann gesagt, ja, könnten wir nicht liefern und wollte das zurückschicken. Und dann kam da irgendwie alles durcheinander bei den Laden und ich sollte es zurückschicken, obwohl ich es nicht habe, aber gut. Nach ein paar Mal hin und her haben wir es klären können. Die Ware ist zurückgegangen. Ich habe mein Geld bekommen und in dem Laden bestelle ich nie wieder was. Ich will dir auch nicht verraten, welcher Laden das war. Also ich will jetzt niemanden schlecht machen. Vielleicht ist es nur bei mir so gelaufen. Deswegen, wenn andere Leute so Erfahrungen machen, auch bitte berichten. Aber nun ja, ist halt passiert. Interessant. Weitere Problematik ist, zum Beispiel, wenn man ja, zwei Päckchen bestellt hat oder zwei Päckchen irgendwie bekommen soll, die werden dann in einem Fach abgelegt. Aber man bekommt nur eine Benachrichtigung mit einer TAN. Eigentlich okay. Jedoch, wenn das zweite Päckchen etwas kleiner ist und hinter dem größeren liegt und dann irgendwo noch in der im untersten Fach verstaut ist, ja, dann sieht man das ja nicht gleich auf Anhieb, dass da noch was drin ist. Man holt das vorderste Päckchen raus, freut sich, super, macht Türchen zu, meldet sich ab. Tja, die Sendung ist futsch. Das ist noch so ein Punkt, was vielleicht verbesserungswürdig ist, oder? Ja, da ist noch, wie sagt man, viel Spielraum für Verbesserung. Ansonsten bin ich mit Packstation sehr zufrieden. Weil ich halt, wenn ich unterwegs bin, ich kann halt bestellen, die Sachen kommen, ich kriege eine SMS oder eine E-Mail und dann, wenn ich auf dem Weg nach Hause bin, fahre ich da halt vorbei und hole das auch nachts. Ich hole das, egal wann, hole ich es ab. Bei mir ist es halt fast immer spät. Super. Super Service. Vielen Dank dafür. Aber wie gesagt, es gibt so also ein paar Punkte, die man noch verbessern könnte. So, das zu Post- und Packstation. Eine kleine Beobachtung habe ich noch in der Bahn gemacht. Das jetzt geht wieder um Bahnfahren. Da habe ich wieder ja, Beobachtungen machen dürfen. Und zwar ist mir aufgefallen bei der Bahnfahrt, ich habe mal einfach so im Wagen umhergeschaut und mir fiel auf, dass kaum jemand unter 40 Jahren ein Buch gelesen hat. Stattdessen starren alle auf deren Smartphones. Es ist irgendwie traurig, aber auch irgendwie ja, verständlich, klar. Die Technik ist da, ist bequem, muss man nicht irgendwie mehrere Kilos mit sich rumschleppen. So ein Telefon, so ein Smartphone ist schon was, oder ein Tablet, je nachdem. Aber schon auffällig, also die Altersgrenze ist natürlich geschätzt, ist klar. Aber so Pi mal Daumen, so über 40, die Leute, die haben noch ein Papierbuch in der Hand. Ja, nur die Beobachtung, mir nicht. Ansonsten, Reisen macht immer noch Spaß, Job macht Spaß. Ja, ich denke mal, für heute reicht's. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Mein Name ist Alex, das war die 9. Pendlerpauschale. Auf Wiederhören.